Kundgabe 6317. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.07.1955. Erneute Gefangenschaft. Was euch Menschen bevorsteht, wenn ihr euch nicht wandelt, kann euch nicht schwarz genug geschildert werden, denn es übertrifft alles euch Erdenkliche. Es ist für euch Menschen das Schrecklichste, weil ihr das schon erlangte Maß von Freiheit wieder hingeben müsset, weil ihr erneut gefesselt werdet und endlos lange Zeiten euch nun wieder in der Gefangenschaft befindet, bis euch einst wieder das gleiche Los zuteil wird, dass ihr als Mensch wieder auf Erden wandelt. Doch ob euch euer Los auch noch so schlimm geschildert wird, ihr lasset euch nicht davon berühren und könntet doch diesem Los noch entgehen, würdet ihr es nur beherzigen und euch wandeln. Denn ich verlange nur eure Wandlung des Wesens. Ich verlange nur, dass ihr Menschen untereinander eure Gesinnung ändert, dass ihr helfet, anstatt euch zu bekriegen und anzufeinden, dass einer dem anderen Glück bereite und Liebe gebe, anstatt sich gegenseitig nur Übles anzutun und den Hass in euch zu verstärken. Ich verlange nur, dass ein jeder sich befleißige in der uneigennützigen Nächstenliebe. Dann wandelt sich sein ganzes Wesen und dann tritt der Mensch mit mir selbst in Verbindung. Und die Gefahr einer Neubannung nach dem Ende dieser Erde ist für ihn beseitigt. Und ob ihr auch nicht glauben wollet, was euch erwartet, so sollet ihr euch dennoch zu wandeln suchen. Denn auch irdisch würde sich ein Lebenswandel in Liebe nur günstig auswirken. Und euer Leben auf Erden würde um vieles leichter sein, weil ihr dann über eine Kraft verfügtet, die aber dem lieblos denkenden und handelnden Menschen mangelt. Immer nur kann euch das Bevorstehende als ein furchtbares Erlebnis vorgestellt werden, dem ihr selbst zum Opfer fallet. Und immer nur könnet ihr zum Wirken in Liebe angeregt werden, wollet ihr diesem Furchtbaren entgehen. Wenn es euch schwerfällt zu glauben, so könnet ihr dennoch einen Lebenswandel in Liebe führen. Und es wird euch bald zur Gewissheit werden, was ihr nicht glauben wollet, weil dann euer Geist erleuchtet ist durch die Liebe und ihr dann hell erkennet die unausbleibliche Folge des Vergehens gegen das Gesetz der Ordnung, weil ihr dann Ursache und Wirkung verfolgen könnet an allem Geschehen und Erleben. Doch wer unberührt bleibt von Mahnungen und Warnungen, der wird das erleben, was er abwenden konnte. Und er wird selbst das Opfer sein seines Lebenswandels ohne Liebe. Denn jegliche Kraft wird ihm genommen, und als kraftloseste Substanz wird sich seine Seele wieder verhärten. Die festeste Materie wird wieder das Wesen einengen, und das Lösen davon wird endlose Zeiten erfordern, um zuletzt auf der gleichen Stufe anzulangen, auf der ihr euch jetzt befindet. Ein endloser Kreislauf, der sich wiederholen wird, bis ihr selbst euch ausscheidet durch bewusstes Streben und bewussten Anschluss an mich. Dann erst ist der Gang durch die Materie erledigt und der Weg ins geistige Reich euch gesichert. Dies könntet ihr jetzt schon erreichen, wenn ihr nur tun möchtet, was mein Wille ist, dass ihr durch Liebe wirken euch frei macht aus allen Fesseln, dass ihr an mich glaubt und mit mir die Verbindung suchet und dass ihr diese Verbindung herstellt, eben durch Wirken in Liebe. Ihr könnet dies tun, solange ihr noch auf Erden weilet und euch die Lebenskraft zur Verfügung steht. Aber ihr habt dazu nur noch sehr wenig Zeit. Nützet sie gut. Glaubet meinen Worten. Glaubet, dass euch ein entsetzliches Los erwartet. Und gehet diesem Los bewusst aus dem Wege, indem ihr euch nur bemüht, recht und gerecht zu leben und uneigennützige Nächstenliebe zu üben. Es ist ein dringender Mahnruf, den ich aus liebeerfülltem Herzen euch ertönen lasse. Wandelt euch, ehe es zu spät ist. Gedenket meiner und gedenket eures Nächsten in Liebe, auf dass ihr frei werdet und das Kommende nicht zu fürchten brauchet. Amen.